Unser Trochtin hat versalt, sancte Petregiwald, das Erwachtin modingenten man. Kyrie eleison, Christe eleison. Doch mit Wortun himmelreiches Portun, darin machers gerian, der will in erian. Kyrie eleison, Christe eleison. Pitemes den Gottes frut, allas amantu parlut, das uns wird annen, giver dog in Nacht.